Das ist Ernesto, der argentinische Arzt. Ja, ganz recht. Der wird später Che genannt werden und zusammen mit den Guerilleros unter Fidel Castro das korrupte Batista-Regime in Kuba verjagen. Doch hier, am Anfang von Che Revolution, sitzen die Revolutionären 1955 noch im Exil in Mexiko. Guevara und Castro auf dem Balkon. Hast du ein Schiff? Und Geld? Noch nicht. Kämpfer? Wir konnten 30 nach Mexiko bringen. Aber es werden mehr. Hältst du mich für verrückt? Ein bisschen. Na gut. Ein bisschen verrückt sein schadet nicht. Ja, die Geschichte mit der Verrücktheit, dem Besessensein, dem revolutionären Geist, in zwei Teilen fast 4 Stunden lang. Teil 1, die Erfolgsgeschichte, die Revolution in Kuba bis zu ihrem Sieg. Teil 2, die Niederlage und der Tod beim Versuch Guevaras, auch in Bolivien die Revolution anzuzetteln. Und dieser frühe Tod dann als Garant vom Abenteurer, Romantiker, Arzt, Guerillero, Revolutionär und Minister für Industrie und Handel zum Mythos Che zu werden. Sich manifestierend auf Millionen von T-Shirts und Plakaten. Ikone einer Protestgeneration. Also so, wie uns in Hollywoods Biopics das Leben der Legenden verkauft wird. Von Johnny Cash bis Ray Charles und. Glücklicherweise tut uns Steven Soderbergh diesen Gefallen nicht. In Che Revolution schneidet der Regisseur zwischen 3 Zeitebenen hin und her. Im Mai 1964 gibt Guevara, damals Industrie- und Handelsminister in Castros Regierung, einer amerikanischen Journalistin ein Interview. Die 2. Ebene? Im November 1964 reist Che nach New York, um vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen eine Rede zu halten. Wir müssen hier an dieser Stelle über eine bekannte Wahrheit reden, die wir immer und vor aller Welt zugegeben haben. Exekution. Ja, wir haben exekutiert. Es gibt sie und es wird sie auch weiterhin geben, solange es notwendig ist. Weil unser Kampf ein Kampf auf Leben und Tod ist. Die 3. Zeitebene schließlich, die am meisten Raum einnimmt, schildert die Geschichte des Rebellentrupps, der 1956 an der Ostküste Kubas landet und im Januar 1959 siegreich in Havanna einzieht. So bringt Steven Soderbergh den Revolutionär zurück in den Dschungel, aus den luftigen Höhen des Mythos zurück in die historische Realität. Allerdings ist der Film Che Revolution keine Geschichtsstunde, sondern eher eine Versuchsanordnung mit historischem Unterfutter. Wir schauen zu, Szene für Szene, wie es zu diesem Sieg kam und sehen einem Besessenen, Guevara, bei der Arbeit zu. Am Anfang ist er der Arzt, der die Guerillatruppe begleitet. Doch im Laufe der Wochen und Monate erweist sich Che als herausragender Stratege und Anführer, der 2. Mann hinter Fidel Castro. Von diesem Augenblick an bin ich kein Arzt mehr, sondern nur noch Guerillero. He was known as a very, very strict. Er war als absolut diszipliniert bekannt, vollkommen kompromisslos, extrem geradlinig. Ein Arzt, der ihn aus den Revolutionsjahren kannte und auch später in Havanna mit ihm zusammenarbeitete, erzählte uns etwas sehr Interessantes. Er sagte, du konntest ihn nur lieben, wenn du keine Gegenleistung erwartet hast. Erzählt Regisseur Steven Soderbergh über Guevara. Dieser unbedingte Durchsetzungswille und die Idee, eine ganze Armee mit einer kleinen Truppe Guerilleros zu besiegen, wenn man nur an den Sieg glaubt, das ist die faszinierende Ausstrahlung, die Che hat und die Steven Soderberghs Film darstellt. Doch der eigentliche Sieg, Einmarsch in Havanna Anfang 1959, tja, es macht die Größe dieses Films aus, dass an dieser Stelle, an der dieses Filmbild eigentlich kommen müsste, weil wir es erwarten, das große Getöse, Jubel, Massenekstase, dass da nur ein Schwarzbild zu sehen ist und der Abspann folgt. So verweigert sich Steven Soderberghs Film der Glätte einer linearen Erzählung. Che Revolution ist der überzeugende Versuch einer Annäherung, nicht mehr. Einzelteile, die nicht zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden. Zusammenfügen der Mosaikteile, das ist dann der Job des Kinogängers. Und sein Job ist es auch zu entscheiden, ob Che tatsächlich der Jesus mit der Knarre war, wie ihn der Liedermacher Wolf Biermann besang.